Es ist doch nur der Deutsche dazu auserwählt, die letzten Kräfte der Natur zu lenken und zu besitzen im gleichen Augenblick. Und nur der Deutsche hat das Gehirn und das Herz dazu, die letzten und größten Dinge, die man braucht zur Selbstbehauptung und darüber hinaus zur Krönung eines letzten großen Sieges, nur das deutsche Volk ist dazu berufen, solchen Segen zu erhalten. Wenn ich also sage, wer die Gesundheit hat, der erlebt noch große und größte Tage, so wisst ihr und fühlt ihr selbst, dass wir noch solche Tage erleben.